1. Der Zorn des Herrn entbrannte ernüt gegen Israel, weshalb der David dazu wären last, ein Volk zahling in Israel und Judah and Jordanin. 2. Der König befahl Job und den im Unterstellten hier führen, als Stamm Israels von dann bis besieber zu durch quirren die Genor bevölkerung soll zu ermitteln. 3. Job entgegnet dem König, dass der Herr das Volk zwar verweil fashion moge, jedoch nicht verstehe, warum der König ein solches Vorhaben unbedingt durch setzen will. 4. Da der Befehl des Königs jedoch bind end war, verließen Job und die Truppenführer den Hof, mit der Zahlung des Volks Israel zu beginnen. 5. Sie überquerten den Jordan und begannen ihre Erfassung bei Ruhr, nahe der Stadt im Bartel, und setzten ihren Weg in Richtung Gad und Jaser fort. 6. Danach erreichten Sie Gilead und das Gebiet der Hettiter bei Kadesh, bever Sie nach dann weiterzogen und schließlich in Richtung Seiden schwenkten. 7. Weg führte Sie zur Festung von Tyrus und durch die Stadt der Highwiter und Kananita, bis Sie schließlich das Südland von Judah bei Bisiber erreichten. 8. Nachdem Sie das gesamte Land innerhalb von neun Monaten und 20 Tagen durch Quert hatten, kehrten Sie nach Jerusalem zurück. 9. Job berichtete dem König das Ergebnis der Zahlung, Wonakis in Israel 800.000 und in Judah 500.000 werfahiger, mit schwerten bewaffnet manner gab. 10. Nach der Zahlung plagte David jedoch sein Gewissen, und gesten dem Herrn, dass durch sein unbedachtes Handeln ein Schwersundi begann gen habe. 11. Als David nächsten Morgen aufstand, hat der Herr bereit zum Propheten Gad, dem Seher Davids, gesprochen und im ein Weisung anvertraut. 12. Gad sollte David mitteilen, dass der Herr im Dreh Möglichkeiten zur Auswahl stell, von denen ein als Konsequenz für sein Handeln wählen muss. 13. Gad suchte David auf und fragte ihn, ob Dreh jar hungersnot, Dreh monat flutscht vor seinen Feinden oder Dreh tage pest im Land bevers ugen word. 14. David antwortet, das in großer Bedrängnis sei, aber lieber in die Hand des Barmherzigen Gottes fallen wohl als in die Hand von Menschen. 15. Daraufhin sandte der Herr die Pest über Israel, dieser sieht der Weisen und begann und im ganzen Land insgesamt 70.000 Tote ab verforderte. 16. Als der Engel sein Hand über Jerusalem ausstreckte, empfand der Herr Mitlied und befahl dem Engel, die Vernichtung zu binden, waren dieser sich am Dreschplatz des Arona befand. 17. Als David den Engel sah, der das Volk schlug, but Gott, die Strafne gegen in insane family zu rich ten, da das Volk kein should trage. 18. Sail ben tag erschien gad bei David und Weisinnen, auf dem Dreschplatz des Jebusiters Arona einen Alter für den Herrn zu errichten. 19. David folgte der Anweisung Gads und begab sich unversuglich dorthing, so why der Herr ist durch den Propheten befohlen hat. 20. Als Arona den König und sein Gefolge herankommen sah, ging ihnen entgegen und vernet sich tief vor David mit dem Gesicht bis zum Boden. 21. Arona erkundigt sich nach dem Grund des Besuchs, worauf David erklärt, dass den Dreschplatz kaufen will, einen Alter zu bauen und die Plage abzuwenden. 22. Arona bot dem Königin, als Notage für das Opfer unentgeltlich zu nehmen, einschließlich der Rinder und der Holzernen Arbeitsgeräte als Brennholz. 23. Jubilius dem König großzügig diesen gesamten Besitzen sprach den Wunsch aus, das der Herr, sein Gott, das Opfer nadiger nehmen moge. 24. Der König lente das Geschenk jedoch ab, da dem Herrn kein Opfer darbringen wollte, die in nichts kosteten, und kaufte den Platz für 50 Silberstück. 25. David errichtet dort den Alter und bracht Brand und Friedensopfer dar, woraufhin der Herr das Flehen für das Land erhort und die Süche in Israel aufhort.